Die Erdstrahlung. Dass es eine Erdstrahlung gibt, also eine Strahlung, die an gewissen Stellen aus dem Erdboden hervordringt und Menschen und Tiere und nicht nur in gesundheitlicher Beziehung, sondern auch seelisch und geistig beeinflusst, diese Ansicht hat sich erfahrungsgemäß mir schon aufgedrängt in den Jahren 1907 bis 1911. Und zwar aus Beobachtungen, die ich in den Städten Hannover und Linden machte, wie auch in deren Umgebung, und zwar an Geschehnissen, die immer an gewissen Stellen und Orten sich abspielten. Ich kam auf eine Gesetzlichkeit, weil ich damals als Lokalberichterstatter im Nebenamt für fast sämtliche dortige Zeitungen tätig war. Da fiel mir auf, dass immer an gewissen Stellen der Stadt die gleichen, einem Berichterstatter wichtigen Ereignisse sich immer wieder zeigten. Ja, ich musste sogar die Beobachtung machen, dass auf Orten, an denen ich schon mehrere Streitfälle festgestellt hatte, vorher ruhig miteinander sprechende Vorübergehende in Wortstreit gerieten und am meisten, wenn sie hier stehen blieben. Auch war für Hausbesitzer und Geschäftsleute an diesen Stellen kein Segen. Entweder standen die Läden immer wieder leer oder die Geschäftsleute gingen in Konkurs oder es wurde eingebrochen oder es entstand ein Brand. Immer war an diesen Stellen etwas los. Dazu gab es in den betreffenden Häusern viele Kranke, Gichtige, Menschen mit Aderbeinen, fragwürdige Existenzen, Ehescheidungen, Streit zwischen den Bewohnern und allerhand anderer schöner Sachen mehr. Auch war die Art der Geschäfte, die in den Häusern betrieben wurde, wenn man das Gesamtbild betrachtete, sprechend. Da war eine Wirtschaft, gegenüber ein sogenanntes Produktengeschäft, also ein Handel mit Lumpen, alten Eisen und so weiter, nebenan eine Eisenwarenhandlung, daneben eine Fleischerei, links ein Friseur, dann eine Buchhandlung mit fragwürdigen Büchern und Schriften. Aber eine Bäckerei, ein Geschäft, das Strick- oder Textilwaren verkaufte, ein Geschäft in Malerartikeln, ein Bildeinrahmungsgeschäft, eine Drogerie, eine Kunsthandlung hielten sich nicht. Eine Gemüsehandlung vegetierte und die Frau des Gemüsehändlers ging ihrem Mann bei Nacht und Nebel durch. Und so in diesem Rahmen war es fast an allen Orten, wo immer etwas los war. Als ich dann in die Astrologie mich vertiefte, lernte ich es auch schon vorher zu wissen, wann wohl etwas los sein würde. Es waren zumeist die Mars-Aspekte, die hier an diesen so unschuldig aussehenden Orten irgendein Ereignis auslösten. Aber warum gerade hier? Das war eine Frage. Warum nicht an anderen Stellen? Und warum hielten sich gerade hier gewisse Geschäfte und andere nicht? So entstand in mir die Annahme, dass hier eine besondere Art der Bodenausstrahlung vorliegen müsse, die besonders lebhaft und stark wurde unter dem Einfluss kosmischer Strahlen. Denn nicht nur in der Gegenwart hatte sich hier etwas Besonderes ausgewirkt, nein, auch in der Vergangenheit, und die Zukunft brachte immer wieder besondere Belege für einen Genius Loki, einen Geist des Ortes, den ja schon die alten Griechen kannten, also war meine Ansicht nicht neu. So war es also, und so ist es heute noch, da war ein altes Schlachtfeld. Die nahe Großstadt breitete sich weiter aus, es musste eine Abdeckerei eingerichtet werden. Sie kam ausgerechnet auf das alte Schlachtfeld. Da stand einstmals in Stuttgart eine Kaserne. In dem alten Bau gingen mehrere Morde vor sich. Es wurden vor der Stadt neue Kasernen gebaut. Der alte Bau steht nicht mehr. An seiner Stelle steht heute ein großes Vergnügungslokal. Aber gemütlich ist es nicht darin. Dann ist dies, dann ist jenes. Die Besucher haben eine besondere Note. Das Personal auch. Vor dem Restaurant ist eine unterirdische Bedürfnisanstalt. Die Ecke ist ein Treffpunkt gewisser Damen und Herren. Eine beginnende Schlägerei knallte ich dort einmal auseinander mit einer Runenübung aus etwa 150 Meter Entfernung. Immer war und ist da etwas los. Immer wird etwas los sein, aber selten etwas Gutes. Es ist der Genius Loki, der Geist des Ortes. Aber dieser Geist ist eine Bodenstrahlung, die ich astrologisch unter Mars einreihe. Eine bestimmte Art der Strahlung, die ein entsprechendes Milieu, entsprechende Empfindungen und Gedanken, entsprechende Impulse und Handlungen und entsprechende Geschehnisse schafft, besonders bei Mars-Aspekten. Natürlich gibt es auch andersartig von der Bodenstrahlung beeinflusste Plätze. Und dahin ziehen sich auch entsprechende Menschen. Da ist eine Bank im Grünen. Sonderbar. Es ist eigentlich nichts Besonderes daran, aber gerade immer dahin ziehen sich die jungen Ehepaare und die Tauben. Und der Bettler weiß aus Erfahrung, dass es in der Nähe der Bank gut ist. Selbst der Polizist, der doch sonst so schneidig ist, wird hier gutmütig. Bodenstrahlung, Venus. Das heißt, eine das Empfinden der Menschen und Tiere günstig beruhigende, beeinflussende Bodenstrahlung. Außerdem steht ja auch noch da ein Denkmal in der Nähe. Kein Kriegsmann, kein Fürst, aber der Dichter Hölty. Also wieder Venus und wie fein und edel. Gewiss, dem Anfänger in einer solchen Beobachtungsschule ist erst alles etwas unklar, verwirrend, vielgestaltig. Aber es schärft sich der Blick und die innere Führung wird sicherer und das Urteil mehr abgewogen. Die seltensten Kupferstiche und Raritäten fand ich bei günstigen Venus-Aspekten in irgendeiner Ecke eines mir ganz unbekannten Geschäftes in Städten, die ich vor einer Stunde erstmals mit dem Zuge erreichte. Und die wichtigsten Erkenntnisse auf dem Runengebiet fand ich auf manchen alten Hof, auf manchen weltfernen Gelände bei Saturn-Aspekten und Jupiter-Aspekten. Aber das ist alles nichts Besonderes, wenn man weiß, dass der Genius Loki anzieht, was ihm gleich ist und am meisten bei bestimmten Sternenstellungen. Das Leben ist die feinste Schule und Gott selbst belehrt uns. Wir müssen nur aufmerken und die Zeit abwarten können. Dann müssen wir sie aber auch ausnutzen. Es erhebt sich nun die Frage, woher kommt diese Erdstrahlung und wie entsteht sie? Vorerst müssen wir da eine Trennung vornehmen, eine Trennung, die wichtig ist. Wir anerkennen die Erdstrahlung, denn sie ist bei Sachkennern unbestritten. Ich erinnere nur an die Erfolge der Wünschelroutengänger zu allen Zeiten. Aber wir teilen die Erdstrahlung ein in Bodenstrahlung und Tiefenstrahlung. Und wir besprechen vorerst die Bodenstrahlung.